glaubt ihr mir nun? Ein Zitter mag ihr's bezeugen, und groß im Stande stoßt mich schnell, weil ich mir war, ich glaub ich dem Wunder. Doch wie du wuchsest, ganz noch winzig und leidlich schaffen, das Glückste schien mir, das Gefahren schlau zu entfliehen. Das aber dünkt mich zu schwer dir, meine Zitung, wie klein soll ich sein? Dass die feinste Klinze nicht passe, ob wann die Kröte sich mir. Ha, nichts leichter, luge du her. Thank you.